Bismillah wa salat wa salam ala Rasulullah. Die 89. Frage sagt, stimmen die Predigten der Gesandten über die Befehle und Verbote überein? Also stimmen das, was die Gesandten, also vielleicht nicht die Predigten, sondern ihr Aufruf, das ist vielleicht besser hier, Da'wah, ja, ne? Ihr Aufruf bezüglich überein, was sie, haben sie die gleichen Aufruf gemacht? Und er sagte, ja, die Predigt, also die Aufrufe, stimmen überein vom ersten bis zum letzten Gesandten in der Grundlage des Gottesdienstes und ihrer Basis. Das ist der Tawhid. Das heißt, die Einzigkeit und Einheit in Anbetung Allahs in allen Arten der Ibadah in Bezug auf den Glauben, das Sprechen und die Taten sowie das Abkehren von allem, was angebetet wird, außer ihm. Das heißt, was wir schon in den vorigen Unterrichten erwähnt haben, dass alle Gesandten mit der gleichen Thematik gekommen sind, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anzubeten, Tawhid zu machen in allen Kategorien und Schirk zu vermeiden. Damit kamen alle Propheten ausnahmslos. Und das, in dieser Sache stimmen sie überein. Er sagt, was die religiösen Verpflichtungen betrifft, wie das Gebet, das Fasten, so sind sie eine Pflicht für manche Propheten und für andere keine Pflicht. Was für manche verboten wurde, ist für andere erlaubt, als Prüfung von Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit er euch prüfe, wer von euch die besten Taten begeht. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir haben in jeder Gemeinschaft ihre eigene Gesetzgebung gemacht. Das heißt, die Gesetzgebung kann sich unterscheiden. Du hast in der einen Gemeinschaft, in der Gemeinschaft von Musa, in der Gemeinschaft von Isa, von Ibrahim und so weiter, halal war, kann in anderen Gemeinschaften haram sein und so weiter. Und so ist auch, was vorher anders war, kann jetzt anders sein. Das kann natürlich unterschiedlich sein, aber der Knackpunkt ist, dass sie alle mit derselben Kernbotschaft gekommen sind. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan.